Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. In der Sendereihe Gedanken zur Zeit hören Sie heute Ludwig Henze. Sein Thema: Katastrophen zur Unterhaltung. Die Berner Zeitung berichtet von einem älteren Herrn, der beim Preisschwimmen in der Aare eine Schwäche erlitten hat und dann ertrunken ist. Eine Nachricht, sonst nichts. Dann folgt der Satz: Mehr Berichte zum Thema Spaß am Nass auf den Seiten 5, 15 und 18. Die Hagener Westfalenpost resümiert die Weihnachtsereignisse des Jahres 1980 in der Schlagzeile: Ruhiges Fest, dennoch Krawalle, Brände, Morde. So, als schulde man dem wachen Leser Katastrophen. Was allerdings die Redaktion dem Leser als Feiertagsruhe verkaufen zu dürfen glaubt, entlarven Unterzeilen und zwei Spalte auf der Titelseite. Zum Beispiel: Lehrer erschoss seine Familie, 6 Tote bei Bränden. In Berlin flogen Bomben, Extremist erschießt Schweizer Beamte. Diese Rhapsodie an Mikrotragödien quittiert eine längst katastrophenverwöhnte Redaktion mit der Beschönigungsformel: Ruhiges Fest. So, als gehöre das unvermeidbare Nebenprodukt der den Lesern am Heiligen Abend ausdrücklich gewünschten Feiertagsbetulichkeit zum Stuhlgang unserer Zivilisation. Lappalien, die bei günstigerer Nachrichtenlage im Innenteil verschwinden. Denn die Seite 1 braucht Weltformat und keine Katastrophchen. In den Vereinigten Staaten existiert ein ebenso bezeichnendes wie beliebtes Unterhaltungsspiel. Elektronisch gesteuerte Autos jagen auf dem Bildschirm flüchtende Menschen. Bei jedem erfolgreichen Zusammenstoß ein durchdringender Schrei auf elektronisch. Das zur Strecke gebrachte Stückchen Mensch verwandelt sich in einen Grabstein. Sieger ist, wer am schnellsten die meisten Grabsteine gutgeschrieben bekommt. Der Moderator einer niveauvollen Magazinsendung reißt sein 3-Stunden-Endlos-Programm folgendermaßen an. Er verheißt Berichte aus aller Welt über brandneue Gefährlichkeiten, taufrisch, Krisenherde, Vulkanausbrüche. Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut, sie aktuell und hautnah informieren zu können. Unmittelbar danach der fast im Befehlston vorgetragene Köder: Schalten Sie also nicht aus. Ich verspreche Ihnen eine unterhaltsame Sendung. Beirut, Biafra, Kindesmisshandlung, gleich viel. Wir dienen dem Tage, verfüttern ihn an unserer Neugier. Raffinierte Neugier, produzierte Neugier. Neugier zum Wegwerfen gedacht, auf das wir morgen neue Neugier wecken und begraben können. Morgen, wenn erneut versprochen wird, Sie werden, Ehrensache, spannend unterhalten. Morgen, wenn erneut verlangt wird, auch Unfassbares locker vom Hocker serviert zu bekommen. Zwischenergebnis: Wir interessieren uns weniger für die Ereignisse, um informiert zu sein. Wir wollen von ihnen unterhalten werden, auch von Katastrophen. Oder schärfer: Wir brauchen sie zur Unterhaltung, missbrauchen sie. Der fotogene Unfall, porenscharf gefilmt und dennoch, Konzession an die Feigheit, elektronisch auf gebührenden Abstand gebracht, auf dass der Kartoffelchip-Konsum keinen Schaden erleide. Voyeure bestehen auf Bequemlichkeit, aber genießen wollen sie alles, beanspruchen noch mehr. Angenommen, der legendäre Kreuzestod wäre heute Morgen beschlossen und bekannt gemacht worden, sodass der verurteilte Telegen zur besten Nachrichtenzeit hätte sterben können, es wäre nicht ausgeschlossen, dass das der Live-Bericht des Tages werden müsste. Als Khomeini, indolenter Imperialist der Religion, erstmals seine Gegner zerstückeln und deren Trümmer wie Kriegsbeute ausstellen ließ, war diese Brutalität weltweit Bestandteil gekonnt belichteter Bildreportagen. Zwar kam es zu Beschimpfungen angeblich herzloser Reporter, wie denn die Informationsindustrie gemeinhin Schuld an allem haben soll, wie einst Napoleon, angesichts dessen aber, dass in Beirut Fensterplätze mit Blick auf die Kämpfe für $300 pro Nacht vermietet werden, entpuppt sich der Pflicht- und Alibi-Protest als pure Heuchelei. Menschen wollen Katastrophen original erleben, quasi original. Technik dient ihnen als Medium, Kuli und als Argument. Die profihaft gebrachte Katastrophe. Die Grenzen zum Realen verwischen. Vom Horrorfilm zum wirklich Passierten ist kaum noch Abstand. Maßstab ist das gekonnt Präsentierte, sei es Tatsache, sei es Fantasie, sei es das Gemisch aus beiden. Die Rettin, jüngstes Buch von Günter Grass, ist weniger deswegen als katastrophales Buch verrissen worden, weil Grass die von vielen Menschen befürchtete und zugleich verpönte Nuklearkatastrophe zum Thema zu machen gewagt hat, sondern als katastrophal gilt sein Katastrophenbuch deswegen, weil er die Katastrophe nicht formvollendet zur Literatur zu vergehren verstanden haben soll. Denn nobel geht die Welt zugrunde. Eher würden wir uns mit der Realität des Untergangs abfinden, als ihn stümperhaft beschrieben zu wissen. Denn, wie formulierte es ein ins Showgeschäft abgedrifteter zwei Seelen in der Brustchronist, wir haben ein Recht auf Unterhaltung. Wenn das in Ordnung geht, wenn Recht auf Unterhaltung einen ähnlichen Rang wie das auf Arbeit hat, als Menschenrecht in die Verfassung gehört, dann sind Katastrophen nichts anderes als Rohstoff, der routiniert zur Unterhaltung veredelt werden muss. Insofern ist es nicht abwegig, wenn deutscher Terrorismus als deutsches Kulturexportgut gilt, wie der Spiegel die in Venedig vorgestellte Verfilmung von Bernward Vespers Die Reise abtut. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die, wenn sie die Medien aufs Korn nimmt, geflissentlich vergisst, dass sie selbst dazu gehört, dass sie allein des Wettbewerbs wegen deren Spielregeln befolgen muss, spricht von der medienwahren Mord, von der Bewusstseinsindustrie, die das wirkliche Entsetzen in einen unterhaltsamen Kitzel umzumünzen versteht. Selbstverständlich reizt es die vielbeschäftigten Verfertiger von Marathonserien, termingerecht heiße Massenware zusammenzuklotzen. Auch wenn orthodoxe Geister die Nase rümpfen mögen, was für ein plumper Bursch sei aus dem großen Stoff geworden. Aber frei nach Shakespeare, der seine großen Tragödien gekonnt im Gewand eines Kriminalreißers servierte, Plumpheit dient gesundem Witz zur Brühe, sie stärkt der Leute Magen, fresssüchtig auch die echten Perlen zu verdauen. Mag das sich anbahnende Trauerspiel beängstigend sein, die erschlafften Sinnesmuskeln gelangweilter Serienverbraucher verlangen süffig geschriebene Katastrophen als Recht auf Unterhaltung. Folglich werden Katastrophen vermarktet und, weil die Bekannten längst vermarktet sind, müssen neue, schärfere her. So oder so. Zwei Irrtümer oder Vorurteile sind auszuräumen. Erstens, es ist falsch, die Ausbeute von Katastrophen nur den Medien vorzuwerfen. Zweitens, es ist falsch, das Interesse an Katastrophen als Charakteristikum unseres Jahrhunderts zu werten. Was dagegen richtig ist, einer Welt, die Katastrophen gleichsam industriell produziert, einer Welt, die an selbstproduzierten Katastrophen ökonomisch wie ökologisch zu ersticken droht, bleibt aus Selbsterhaltungstrieb nichts anderes übrig, als Katastrophen schön zu finden. Da bleibt nichts anderes übrig, als aus der Katastrophe eine Kategorie der Ästhetik zu machen, auch wenn das schizophren klingt. Aber mit dem Unabänderlichen findet sich der Mensch ab, wie mit dem Tod. Die Katastrophe, bevor sie denn kommt, wird zum Bestandteil der Kultur und Kunst und dient der Unterhaltung. Anders sind Fotosafaris in die Elendsviertel von Rio de Janeiro nicht zu verstehen. Da man das Elend nicht abschaffen kann, wird es malerisch. Samuel Beckett, der Mann mit Blick für die Logik zertrümmerter Paradiese, Beckett, der deshalb zunächst bekämpft wurde, weil er das kunstlos sagte, was ist aus ihm geworden? Was hat man aus ihm gemacht? Beckett ist ein Klassiker geworden, der mit Ausweglosigkeit zu unterhalten hat. Frage, ist das Etikett falsch? Antwort, nein. Beckett beschreibt das Danach-Vegetieren immer besser. Er widerspricht dem nicht. Beckett ist Spezialist geworden, bekam den Nobelpreis. Die Katastrophe also wird literarisch zum Steinbruch für Spezialinteressen. Beckett, der Ahner und Buchhalter des Danach, gilt längst als irischer Paraboliker, der die Absurdität menschlichen Trubels zu Poesie kondensiert, mit Gespür für Effekte. Die Poesie des Nichts. In Beckets Erzählungen und Texten um Nichts findet sich folgende Stelle. Er erzählte eine lustige Geschichte von einem Fiasko. Fiasko, eine Lustigkeit. Hauptsache beim Fiasko, der Rhythmus stimmt, die Sätze sitzen. Der als seriös geltende Literaturkritiker Günther Blöcker lobt die Fantasie der Schriftstellerin Gisela Elsner, scheinbar Harmloses so anzuordnen, dass unversehens Bösartiges, ja Bestialisches daraus hervorschaut. Das, so Blöcker, bleibt nach wie vor zu bewundern. Bösartiges und Bestialisches also eine Kategorie der Ästhetik für Katastrophenschlemmer. Andersherum, Bösartigkeit, Bestialität und Katastrophen zu Kunst verfeinert. Katastrophen, die, aus ihrer Realität tranchiert, mit ihr verwechselt und, weil als schön empfunden, zu Erträglichkeiten verharmlost werden. Was scheren uns die echten Katastrophen? Wir rezensieren Kunst. Die bereits erwähnte Rettin von Günter Grass, katastrophales Buch in einer katastrophalen Zeit, verreist Ästhet Marcel Reich-Ranicki deswegen, weil der fast 60-jährige Erzähler nicht mehr als ein Produkt seiner Zeit sei. Ja, hätte Grass den archimedischen Punkt der freischwebenden Intelligenz erwischt, der Katastrophe einen Frack verpasst, dann ließe sich darüber reden. Dass der clever schriftstellernde Grass ein großes Thema zu purer Unterhaltung vernudelt hat, interessiert den Kritiker nicht. Vielleicht ist das ihm nicht mal aufgefallen, dass katastrophale Themen ihrer Marktfähigkeit wegen produziert werden. Auch produziert werden. Dem deutschen Kriminalfilm gebricht es nicht an Leichen oder scheußlich ausgedachten Verbrechen. Dem deutschen Krimi gebricht es, wie ein Essener Literaturwissenschaftler resoniert, an sprachlicher Brillanz. Aus Krepieren wird Kunst. Kunst dient der Unterhaltung. Wer vieles bringt, wird allen etwas bringen. Die Verklärung eines Despoten wie Genghis Khan wurde zu einem der erfolgreichsten Schlager. Wir, die Gesellschaft, dürfen offensichtlich alles beanspruchen, auf das wir unterhalten werden. Einen Christus am Kreuz, einen Dostojewski vorm Erschießungskommando, einen Mozart zum Verheizen. Völkermord als Treibgut auf der Trivialisierungswelle. Anders ausgedrückt, die präsentationsfähig gemachte Katastrophe. Als vor 4 Jahren die Bundesregierung stürzt, verbreitet das Fernsehen diese Nachricht bei schmalzbestrichener Lehar-Musik. Als vor 6 Jahren morgens vom Bombenanschlag auf dem Oktoberfest die Rede war, 13 Tote, viele Verletzte, beschloss die Frühsendung eines deutschen Senders den Bericht mit Frank Sinatras Strangers in the Night. Kein Hörer protestierte. Moderne Unterhaltung besteht vorwiegend aus Sprachlosigkeit. Nur moderne? Der sich stets langweilende französische Romancier Gustave Flaubert empfahl seinen Kollegen, reden wir vom Krieg, um uns aufzuheitern. George Sand spricht von der Poesie der Kannibalen. Der viel zitierte Goethe schuf den Spießerspruch, beim Bechern gebe es nichts Besseres als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinander schlagen. Tragödien, seit der Antike geschätzt, sind nichts anderes als kunstvoll zur Unterhaltung arrangierte Katastrophen. Nur, großer Unterschied zu heute, man wusste um das Gleichnishafte des Theaters. Heute, da die reale Katastrophe elektronisch konsumierbar wird, vergisst man, dass auch sie nur Gleichnis ist, sein kann. Das ist der Trugschluss. Wir reden uns ein, dabei zu sein. In Wahrheit haben wir die Welt zum realistischen Kino verbogen. Ein Kino, das weder riecht noch wehtut. Das ist das Ergebnis moderner Realitätsvermittler. Gegenwart ohne Aktivität. Das schafft eine Illusion. Mitgefühl wird zur Unterhaltung erniedrigt. Auch das eine Katastrophe, mit der unterhalten wird. Westdeutscher Rundfunk und Norddeutscher Rundfunk. In der Reihe Gedanken zur Zeit sprach Ludwig Henze über Katastrophen zur Unterhaltung. Redaktion Hanno Reuter. NDR 3. Aktuelle Wissenschaft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier sind wie immer zunächst unsere Themen. China im Orbit. Informationen über den Stand der chinesischen Raumfahrt. Fischfettsäuren gegen Herzinfarkt. Ein Bericht über spezielle ernährungsmedizinische Aspekte des Fettstoffwechsels. Lahme Gene. Wie Biotechnologen unerwünschte Gene unwirksam machen. So kommt der Mensch zur Sprache. Ein Buch über Spracherwerb und Sprachentstehung. Immer mehr AIDS-kranke Kinder. Und Forschungsprojekt Briefmarke. Die Chinesen waren es, die als erste Menschen Raketen zum Himmel schickten. Ihre historischen Feuerwerkskünste sind weltbekannt. Und auch ihre moderne Raketentechnik kann sich durchaus sehen lassen. Im Bereich der Raumfahrt kann das Entwicklungsland China mit beeindruckenden Leistungen aufwarten. Die einstigen Außenseiter haben sich in den vergangenen Jahren auf den 4. Platz vorgearbeitet. Hinter den Amerikanern, den Sowjets und den Europäern. Informationen von Klaus Belde. Obwohl das China der Kaiserzeit in der Welt einst führend war auf dem Gebiet der Pyrotechnik, begann die Entwicklung einer modernen chinesischen Raumfahrtindustrie erst im Jahre 1956. Militärische Aspekte standen dabei im Vordergrund. Den Schwerpunkt bildete deshalb von Anfang an die Raketenentwicklung. Nachdem die chinesischen Raumfahrttechniker zunächst noch mit sowjetischen Typen und Nachbauten experimentiert hatten, konnten sie schon Mitte 1964 eine selbstentwickelte Rakete starten. Es dauerte aber noch bis 1970, bevor der erste chinesische Satellit die Erde umkreiste. Vor 2 Jahren schließlich gelang der entscheidende Durchbruch. Ein Experimentalsatellit wurde in eine geostationäre Umlaufbahn geschossen. Ihm folgte im vergangenen